noch erinnern an mein erstes eigenes Land. Es war ein Herrn 28er, ging mir bis zur Schulter knapp. Ich fuhr damit ziemlich stolz durchs Dorf, Straße auf und ab. Denn ich hatte eine Klingel dran und sogar Licht am Rad. Da hatte ich ein Moped, es war ein gebrauchter Spatz. Nur der Zylinder war vom Sperber und er machte viel Rabatz. Meistens durch den Wald, damit kein Fopo mich erwischt. Als der mich dann mal doch geschnappt, hab ich ein Märchen aufgetischt. Dieter, du warst nicht meines Lebens beste Zeit. Doch denk ich auch mal gern zurück an die Vergangenheit. An die Tage meiner Jugend, an manches Missgeschick. An die erste zarte Liebe und ein Vorgefühl von Glück. Doch glaub ich nicht, ich wollte dich gern zurück. Meine Seefahrt war beendet. Schneller als sein Hemd getauscht. Will ich mich nicht beklagen, hat mein Anteil dran berauscht. Wollte dann erstmal Geld verdienen, selbst Arbeit im Straßenbau. Meine krasse Fehlentscheidung, hinterher ist man meistens schlau. Gibt sich dann zur Fahne, 18 Monate sind lang. Als IK war ich sogar, dann Soldatenkommandant. Ersten Mal Befehle, waren 4 Mann im Eisenschwein. Kurz vor der Entlassung soll ich nicht mehr Gefreiter sein. DDR, du warst nicht meines Lebens beste Zeit. Doch denk ich auch mal gern zurück an die Vergangenheit. Dabei ans Kutter segeln, einmal Öl und dann zurück. Viel weiter ging es nicht hinaus, die Grenze hatte nur uns im Blick. Drum glaub ich nicht, ich wollte dich gern zurück. Dann gefangen, macht sogar den Meisterbrief. Der Preis dafür 2 Finger, etwas Liefermarfen schief. Es galt auch für meine Ehen, zumindest für die ersten 2. Bei der dritten bin ich geblieben, lange Zeit soll das so sein. Man macht sich dann die Wende, Mann, war das eine geile Zeit. Schon nebenbei Geschichte, und da schwärmen die Leute heut. Kurve schnell bekommen, weil ich der Entlassung kam. Kam ich in die Verwaltung, Beamter mit vielen Jahren. DDR, du warst nicht meines Lebens beste Zeit. Doch denk ich auch mal gern zurück an die Vergangenheit. An die Zeit der Wut, das Demos, dem System aus das Genick. Als ich stand in die Produktion, als ich war es dann ihr Glück. Drum glaub ich nicht, ich wollte dich je zurück. DDR, du warst nicht meines Lebens beste Zeit. Doch denk ich auch mal gern zurück an die Vergangenheit. Denk dabei ins Kutterwegen, einmal Köln und dann zurück. Viel weiter ging es nicht hinaus, die Glanze hatten uns im Blick. Hey dir, du warst nicht meines Lebens beste Zeit. Doch denk ich auch mal gern zurück an die Vergangenheit. An die Tage meiner Jugend, dann von manches Missgeschick. Von der ersten Zeit der Liebe.